In der Provinz Latakia, der Heimat der Familie von Präsident Bashar al-Assad, wird ein Oberst der syrischen Luftwaffe erschossen. Es gibt unterschiedliche Darstellungen des Tathergangs. Als sicher gilt allein der Name des Mörders, Hilal Süleyman al-Assad, ein Cousin zweiten Grades von Präsident Bashar. Süleyman ist zwar noch im Abiturientenalter, doch er ist bereits für seine jähzornigen Wutausbrüche und seinen ausschweifenden Lebensstil berühmt-berüchtigt. Bemerkenswert, es kommt zu Protesten. Tausende Demonstranten verlangen die Verhaftung, ja die Hinrichtung des jungen Mannes. Bemerkenswert aus vielen Gründen, weil Süleyman zu den Shabiha zählt, den Milizionären des Präsidenten, die als unantastbar gelten im Allgemeinen. Süleyman wird aber auch im Besonderen als unantastbar erachtet, eben weil er zur Präsidentenfamilie gehört. Bemerkenswert zudem, weil die Bevölkerung der Provinz Latakia dem Präsidenten nahesteht, weil die meisten in der Heimat der Assads wie er Alawiten sind, Angehörige einer religiösen Minderheit, die aus dem schiitischen Islam hervorgegangen ist. Aus all diesen Gründen wähnt sich Süleyman al-Assad zunächst sicher und verspottet und beschimpft die Menschen, die ihn verurteilt sehen wollen, im Internet. Außerdem gibt die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana am 10. August bekannt, Hilal Süleyman al-Assad wurde festgenommen und den zuständigen Behörden übergeben. Präsident Assad sei wütend, heißt es aus Damaskus, wolle seinen Verwandten Süleyman bestrafen. Bemerkenswert daran ist, dass Präsident Assad offenbar selbst unter seinen engsten Verbündeten, den Alawiten in Latakia, nicht mehr auf Ergebenheit setzen kann. Dass auch die Menschen in der Heimatprovinz seines Clans gegen Assad protestieren und dass Syriens Präsident diese Menschen offenbar fürchtet.